Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. Nienburger Kulturwerk bricht das Schweigen, Arbeiten an B6 starten wieder und Rattenburg unterliegt Stur. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ab heute bis voraussichtlich dem 15. Juni werden auf der B6 Ortsumgehung Schwarzdeckenarbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird einspurig in jede Richtung an der Baustelle vorbeigeführt. Von den Sanierungsarbeiten sind auch die Anschlussstellen Nienburg Nord, Richtungsfahrbahn Hannover, und Nienburg Süd, Richtungsfahrbahn Bremen betroffen, die gesperrt werden müssen. Umleitungen werden ausgeschildert. Das Nienburger Kulturwerk hat das Schweigen über die Entlassung von Geschäftsführer Dieter Mehring gebrochen. Aus einer uns vorliegenden Pressemitteilung geht hervor, dass es in den vergangenen 2 Jahren zu mehreren Unregelmäßigkeiten kam, die in ihrem Verantwortungsbereich lagen. Diese wurden nicht zeitgemäß gemeldet. Dazu eine Stellungnahme von Dieter Mehring. Vorbehaltlich einer Beratung durch meinen Anwalt, die so kurzfristig nicht möglich war, muss ich zu den Fakten sagen, ja, das ist so geschehen. Und das finde ich in jeder Beziehung bitter, sowohl für das Kulturwerk als auch für mich. Nach Einschlagen einer Türscheibe verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag bislang unbekannte Täter Zugang in die Räumlichkeiten einer Gaststätte an der Hoher Straße in Marklohe. Im Objekt entwendeten sie aus dem dortigen Büro diverse Elektrogeräte und einen Möbeltresor. Der Gesamtschaden wird auf einige tausend Euro geschätzt. Die Polizei Marklohe hat die Ermittlungen aufgenommen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußballbezirksliga verlor am Sonntag der TuS Drakenburg im 25. Saisonspiel mit 0:1 gegen Stur. Der TuS verpasst somit die Möglichkeit, sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Weiterhin trennten sich Hoja und Sulingen torlos 0:0. Bereits am Samstag verlor Uchte gegen Diepholz mit 1:2 und Freitagabend siegt der Landesberg mit 6:1 in Neunkirchen und Marklohe mit 1:0 in Rheden. Marklohe kann somit auf den Relegationsplatz vorrücken und einen direkten Abstiegsplatz verlassen. Das Spiel des Tabellenführers Steimke in Twistringen wurde abgesagt. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.